am blauen Meer mit meinen Freunden. Wir laufen barfuß durch den Sand, sind gut gelaunt und braun gebrannt. Und die Mädchen schauen gut aus, so im Bikini. Die schönste.